Bedrohte Grenzen. Ekel schützt also nicht nur die Außengrenzen des Körpers vor Keimen, sondern wirkt sich überraschenderweise auf alle Grenzziehungen aus. So verstärkt er auch den Wunsch, die moralischen und staatlichen Grenzen zu schützen, was oft heißt, zügelloses Sexualverhalten einzuhegen und die Einwanderung von Immigranten zu beschränken. Damit ist Ekel eine zentrale politische Emotion. Mit dieser Erkenntnis ist natürlich nicht gesagt, dass eine verstärkte Angst- und Ekelneigung Menschen automatisch konservativer denken lässt oder gar ihr Handeln determiniert, geschweige denn sie ohne weiteres zu Rassisten macht. Doch Angst und Ekel machen Menschen eher empfänglich für Wertesysteme, die im Einklang mit ihrem emotionalen Resonanzraum sind. Als autonome Wesen können wir zwar unsere emotionalen Neigungen kontrollieren und uns sogar selbst umerziehen, doch das kostet Einsicht und Anstrengung. Beides vermeiden wir gerne. Auch das ist eine Neigung, die bei Menschen fast universell verbreitet ist. Man kann sich fragen, warum die Forschung Ekel als politische Emotion so lange übersehen und das Thema allenfalls mit spitzen Fingern angefasst hat. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Im Gegensatz zu anderen Emotionen wie Angst und Zorn wird Ekel erst seit etwa 30 Jahren systematisch untersucht. Die Erkenntnisse müssen sich also noch herumsprechen. Noch etwas anderes könnte eine Rolle spielen. Weil das Tierische ein Auslöser von Ekel ist, haben die Wissenschaftler Ekel selbst oft für eine tierische und damit niedere Emotion gehalten und so seinen Einfluss auf Moral und Politik ausgeblendet. Zusammen mit anderen Emotionen zieht Ekel allerdings einen tiefen Riss durch die Gesellschaft. In Europa und dem Rest der Welt verläuft die Bruchlinie nicht mehr primär zwischen Reich und Arm, sondern vor allem zwischen Stadt und Land, Jung und Alt, Fortschritt und Rückschau, Internationalismus und Nationalismus. Oder allgemeiner zwischen Offenheit und Tradition.